Besprechungen teilgenommen, die zu der wirtschaftlichen Vereinheitlichung der amerikanischen und der britischen Besatzungszone in Deutschland geführt haben. Können Sie etwas darüber sagen, was dieses Abkommen für die Wirtschaft in den beiden Zonen bedeutet? This agreement for the economic merger of the American and British occupation zones in Germany should assist materially in reviving industry and foreign trade in both zones. The British zone of occupation is devoted primarily to basic industry. All Germany is dependent on its output of coal and steel. The industry of the American zone is largely of the assembly type. Hence, the two zones complement each other. Their economic unification will thus make possible a better utilization of the resources of both zones, not only to produce an export trade, to finance essential imports, but also to provide supplies and commodities urgently needed in Germany. Thank you, General. Ich übersetze jetzt Ihre Antwort ins Deutsche. Das Abkommen über die wirtschaftliche Vereinigung der amerikanischen und der britischen Besatzungszonen sollte wesentlich zur Wiederbelebung der Industrie und des Außenhandels der beiden Zonen beitragen. Die britische Besatzungszone hat große Rohstoffindustrien und ganz Deutschland hängt von ihrer Kohlenförderung und ihrer Stahlerzeugung ab. Die amerikanische Zone dagegen hat vor allem verarbeitende Industrien. Die beiden Zonen ergänzen sich also. Ihre wirtschaftliche Vereinheitlichung wird somit eine bessere Auswertung der Hilfsquellen beider Zonen ermöglichen. Das bedeutet nicht nur die Entwicklung einer Ausfuhr, mit der lebenswichtige Einfuhr finanziert werden kann, sondern auch die Beschaffung dringend benötigter Materialien und Massengüter für Deutschland. General Clay, im Abkommen von Potsdam haben die Vereinigten Staaten darauf bestanden, dass die Förderung der Demokratie in Deutschland zu einem der Hauptziele der Besatzungspolitik gemacht wurde. Was konnte in dieser Beziehung in der amerikanischen Zone erreicht werden? It has been United States policy in Germany to rebuild democracy from the bottom up. For this reason, our first elections were held at the village level. These elections were followed by city and county elections. Recently, the Democratic Constitution. Es ist die Politik der Vereinigten Staaten, die Demokratie in Deutschland von den Grundlagen her wieder aufzubauen. Deshalb haben die ersten Wahlen in den Dörfern stattgefunden. Dann folgten die Wahlen in den Städten und Landkreisen. Kürzlich wurden die demokratischen Verfassungen für die drei Länder angenommen, die in der amerikanischen Zone geschaffen worden sind. Diese Verfassungen waren von verfassungsgebenden Versammlungen fertiggestellt worden, die das Volk gewählt hatte. Aufgrund der Verfassungen hat jetzt bereits die Wahl von Volksvertretungen stattgefunden. Und in Zukunft wird die Militärregierung nur noch so weit in die deutsche Verwaltung eingreifen, wie es erforderlich ist, um die Einhaltung der Grundlinien der Besatzungspolitik selbst zu gewährleisten. Wir sind der Ansicht, dass die Demokratie in Deutschland nur dann Wurzel fassen kann, wenn in den kommenden Jahren demokratische Grundsätze fortgesetzt und folgerichtig angewandt werden.